Man singt mit Freuden vom Sieg. Man singt mit Freuden. Man singt mit Freuden vom Sieg. Man singt mit Freuden. Anrufen wird, der wird errettet werden. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobet sei Christus, der Sieger Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobet sei Christus, der Sieger ist. Im Namen Jesu und in seinen Wunden ist der Sieg. Jesus ist gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre, auch bei mir. Jesus ist Sieger. Die neue Kreatur ersteht, der neue Adam hier nun lebt, denn Christus ist erstanden. Halleluja, Halleluja. Im Namen Jesu und in seinen Wunden ist der Sieg. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, der Sündenketten löst. Jesus ist Sieger. Halleluja. Die neue Kreatur ersteht, der neue Adam hier nun liegt, denn Christus ist erstanden. Halleluja, Halleluja. Lamm, gesiegt hat das Lamm.